dann bin ich schon da. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Yeah, bis nach Hamburg von Arizona. Steig in den Jet und dann bin ich schon da. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Yeah, Homie, was geb ich, leb in Arizona. Ist doch so viel, manche Leute denken, ich fall ins Koma. Jedes Wochenende auf die Desert Party. Leute stehen vom Feuer und trinken Bacardi. In USA kann ich mit 16 Auto fahren. Cruise in V-Dub, da gibt es Leute, die mich anstarren. Komm auf, RD-Egg, out of city. Lass in den Club, dann schmeiß ich mir den Film. Shit, man, ich sitz hier im Garten mit der Sonne knallheiß. Und da ist nur ein Ding, das ich genau weiß. Dass ich im Sommer trinke auf der Party, die man Homie schmeißt. Die man Homie schmeißt, oh. Jetzt nach Hamburg von Arizona. Steig in den Jet und dann bin ich schon da. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Bis nach Hamburg von Arizona. Steig in den Jet und dann bin ich schon da. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Yeah, bis nach Hamburg von Arizona. Steig in den Jet und dann bin ich schon da. Yeah, GK Kid ist auf der Startlinie. Und ich werd gewinnen, weil ich MCs wegschiebe. Komm schon, Homie, live your life, du lebst nicht ewig. Viele Leute wissen das, aber nur wenig. Okay, lass mich mal was klarstellen. Wegen meinem Killer-Flow wollen die Bullen mich handschellen. Die wollen mich anklagen, weil meine Lyrics so crazy sind. Ich komm damit weg, weil die Richterin mich so sexy findet. Weil die Richterin mich so sexy findet. Yeah, boy, check it out, dog. Yeah, it's a motherfucking GK Kid, yeah. What you know about that? What you know about that? What you know about that? What you know about that? It's not Hamburg from Arizona. Steig in den Jet, dann bin ich schon da. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start. Mach mich kurz fresh und dann bin ich am Start.